Sind wirklich meine letzte Hoffnung. Ich habe so viele Schmerzen, ich halte es nicht mehr aus. Bitte lese sie. Genau, tut es Ihnen weh. Ja, eigentlich habe ich diese Schmerzen sonst seit meiner Kindheit. Seit Kindheit haben Sie. Ja, leider. Seit wann haben, ja, seit Kindheit. Wo genau tut es Ihnen weh? Wie bitte? Wo genau tut es weh? Mein ganzer Körper tut weh. Ganzen Körper. Einfach überall. Ja. Ja. Und seit Kindheit. Ja, seit meiner Kindheit, ja. Wie alt sind Sie? Ja, ich bin 43. 43. Wie alt sind Sie? Entschuldigung, wie heißen Sie? Wie bitte? Wie heißen Sie denn? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Winkler. Winkler. Winkler ist der Nachname, oder? Ja, mein Nachname Winkler. Winkler mit Winkeler. Richtig, Ja, oder? Winkler, ja, Wie ist Ihr richtig. Vorname? Markus. Markus, Herr Winkler. Ja. Ihr Geburtsdatum bitte, Herr Winkler. Ich bin 75 Kilogramm. 75 Kilogramm. Ihr Geburtsdatum? Entschuldigung, habe ich nicht gut verstanden. Haben Sie Probleme? Haben Sie Schwierigkeit beim Hören? Ja, ich höre seit ein paar Jahren schlechter. Vor allem, wenn jemand leise spricht. Seit ein paar Jahren. Ja. Waren Sie schon beim Arzt wegen dieser Beschwerden? Welche Wegen Beschwerden? Hörstörung. Ja, sehr, ja. Wie wurde es behandelt? Haben Sie ein Gerät oder? Nein. So schlimm ist es nicht, aber ja, ich hatte Hörtest, alles war unauffällig, aber es ist trotzdem manchmal schwer für mich zu verstehen. Manchmal verwechsel ich Wörter. Verstehe. Sie haben schon gesagt, Sie haben Schmerzen im ganzen Körper. Ja, ganzen Körper. Sie haben schon gesagt, seit Kindheit haben Sie diese Beschwerden. Warum sind Sie heute erstmal hier gekommen? Gibt es etwas Besonderes in Ja, letzter Zeit? nein, alles ist alles egal. Ich habe schon so viele Ärzte besucht, aber keiner konnte mir helfen. Der eine Arzt hat das gesagt, der andere war da was ganz anderes. Dann wurde ich hierhin geschickt, dann und dorthin und am Ende keiner hat mir wirklich geholfen. Finden Sie die richtige Diagnose oder wird es ja nie besser? Wie bitte? Könnten Sie es wiederholen? Ja, finden Sie die richtige Diagnose für mich? Ja, oder Ja, ist es ja nie besser? machen Sie sich deswegen keine Sorgen bitte, Herr Winkler. Wir tun alles für Sie. Bleiben Sie ruhig bitte. Ja. Wurde bei Ihnen bisher eine Festdiagnose nicht gestellt, oder? Nein. Wann war der letzte Besuch? Ja, die letzte Besuch war vor 2 Monaten. Zwei Ja. Monate. Also Bluttest, MRT, Röntgen, alles wurde gemacht, aber nicht hat mir geholfen. Könnten Sie mir bitte erklären, welche diagnostischen Maßnahmen durchgeführt wurden? Ja, manchmal die eine Arzt hat das gesagt, der andere war da was ganz anders. Nicht, ich habe viele Medikamente probiert, aber Medikamente helfen mir gar nicht. Wegen dieser Schmerzen. Ja, Haben ja. Sie noch andere Beschwerden, Herr Winkler? Haben Sie Atemnot, Husten, Nein. Herzrasen? Nein. Wie Mein fühlen ganzer Sie Körper. sich, Herr Winkler? Entschuldigung. Wie fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich müdig oder Ja, Nervosität? manchmal ich fühle mich müdig, erschöpft, aber ja, müdig. Haben Sie Konzentrationsstörung? Ja, ich habe. Ja, Möchte wieder fragen, Ihr Geburtsdatum bitte. mein Geburtsdatum 1983. 83. Sind Sie sicher? Sie Oder sind 34 Jahre alt, aber Geburtsdatum 1983. ja, nicht 34. 42. 42. Aber ich benötige Ihr Geburtsdatum. Ihr Geburtsdatum. Ja, okay. Neunten. 9. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 75 Kilogramm schwer. Ja, ich habe es mir notiert. Wie groß Sie sind? Groß 1,78 Meter. 78. Ja, Herr Doktor, könnte es nicht eine seltene Krankheit sein, die man leicht übersieht? Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, Herr Winkler. Jetzt, das ist Anamnesegespräch. Danach werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Ja, Dann aber wieso? Laboruntersuchung. Mit dem Ergebnis können wir entscheiden. Aber wieso finden die ganzen Untersuchungen nichts? Da muss doch etwas sein. Wenn dies normal sind, heißt das wirklich, dass ich gesund bin. Ja, wenn alle Befunde ist normal, das heißt, Sie sind gesund, Sie sind gasgesund. Aber ich habe ganze Körperschmerzen. Brauchen Sie ein Schmerzmittel? Könnten Sie bis zum Ende des Gesprächs aushalten? Nein, ich probiert viele, viele Medikamente. Medikamente helfen mir gar nicht. Bisher, welche Medikamente haben Sie genommen? Ja, viele Medikamente. Yani. Wissen Sie, welche Medikamente? Ja, viele. Neden? Ibuprofen, Paracetamol, Metimazol. Ja, Schmerzmittel, alle Schmerzmittel. Aber es hat ihr nicht geholfen. Nein, nein. Ihnen. Ja. Haben Sie Hautverfärbung oder Schwellungen Nein. bemerkt? Nein. Was sind Sie vom Beruf, Herr Winkler? Ich habe Ingenieurwesen studiert, aber wegen der Schmerzen müsste ich abbrechen. Jetzt helfe ich mein Vater ist Ingenieur und er hat ein Büro und helfe ich meinem Vater im Verstehe. Büro. Haben Sie Stress in Ihrem Leben? Haben Sie Stress im Leben? Ich meine, in Ihrer Familie, in Ihrem Freundenkreis? Nein, habe ich nicht so Stress. Haben Sie Ich Fieber? kann nicht jeden Tag arbeiten gehen. Wegen dieser Schmerzen. Ja, Ja. Haben Sie Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Nein. Ist Ihnen Schüttelfrost oder Nachtschweiß aufgefallen? Nein. Wie ist Ihr Appetit, Herr Winkler? Nein, normal. Manchmal gut, manchmal nicht. Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen? Nein. Ihnen übel? Nein. Müssten Sie sich übergeben? Nein. Haben Sie wo genau besonders die Schmerzen? Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen? Ja, alle Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Muskelschmerzen. Alle sind gleich, Demek. oder? Ja, alle sind gleich. Ja. Wie ist Ihr Stuhlgang und Wasserlassen? Ja, ich habe nicht völlig bemerkt. Normal, wie Normal. sonst. Können Sie gut schlafen, Herr Winkler? Haben Sie Schlafstörungen? Ja, ich habe viele Schmerzen, deshalb habe ich, ich bin nicht gut schlafen. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente? Ja, Schmerzmittel. Schmerzmittel. Ja, Haben Sie chronische Erkrankungen, Herr Winkler? nein, nein, ja, ich habe schon so viele Arztbesuche, aber niemand. Blutdruck, Zuckerkrankheit, Nein, erhöhte nein. Blutwerte. Nein. Wurden Sie schon einmal operiert? Nein. Gut, ich freue mich. Haben Sie Allergien? Nein. Vertragen Sie alles, ich meine Lebensmittel. Lebensmittel? Entschuldigung? Vertragen Sie alles? Haben Sie Unverträglichkeiten, zum Nein. Beispiel gegen Milch? Nein. Haben Sie Völlegefühl, Sodbrennen, Ausstoßen, Nein, ich habe Winkler, Herr Winkler? nein, nein, nein. Aber Doktor, könnten das Borreliose? Wenn es Borreliose wäre, hätten das die Ärzte schon erkannt oder Warum übersehen. denken Sie an Borreliose? Nein. Haben Sie Zeckenbiss? Nein, nein, aber ich denke, kann man sich da wirklich sicher sein. Könnten wir trotzdem dafür Test machen? Ja, wir können Laboruntersuchungen durchführen. Herr Winkler, machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte. Okay, Ist danke. Ihnen Kribbeln oder Taubheitsgefühl aufgefallen? Nein. Haben Sie Muskelschwäche? Nein. Rauchen Sie, Herr Winkler? Nein, ich rauche nie. Haben Sie davor geraucht? Nein, ich habe nie geraucht. Ja, sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Nein, ich habe. Bitte nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich aus medizinischen Gründen, fragen wir immer. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein. Kein Drogen. Sind Sie verheiratet, Herr Winkler? Leider nicht. Ja, leider Sie nicht. sind ledig Ja, ich bin oder ledig. geschieden? Nein, nein, ich bin ledig. Aber ich möchte eine Familie setzen. Haben Sie eine Freundin oder Partner, Partnerin? Früher bin ich öfter rausgegangen, aber jetzt schaffe ich das kaum. Meine Freunde sehen sie ohne mich und ich bleibe meistens zu Hause. Ich hätte gerne eine Familie, aber mit diesen Schmerzen geht das nicht. Wenn ich andere sehe, die glücklich verheiratet sind, macht mich das sehr traurig. Ja, verstehe, Herr Winkler. Bitte Ja, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Wir tun manchmal alles hat für Sie. Ja, Wir aber tun am besten für Sie. Okay, aber manchmal habe ich solche Schmerzen, dass ich denke, ich überlebe das nicht. Verstehen Sie das überhaupt? Nein, Sie können es schaffen, Herr Winkler. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte. Ja, wegen der Schmerzen gehe ich selten aus. Ich hätte gerne ein normales soziales Leben. Unmöglich. Verstehe. Bisher in welchem Arzt haben Sie besucht? Nur Wie? Hausarzt oder? Nein, ich habe eine neurologische oder chirurgische, viele Arzt, ja, Dozente Arzt, ach ja, habe ich besucht, Verstehe. aber keiner hat mir wirklich geholfen, ja. Haben Sie Kinder? Nein, ich möchte aber, ich habe nicht. Mit wem wohnen Sie, Herr Winkler? Ich lebe allein. Allein. Allein, ja. Gibt es Probleme im Alltag beim Kochen, Einkaufen oder Anziehen? Ja, ich habe gesagt, ich habe viele Schmerzen, deshalb habe ich nicht jeden Tag gegen Arbeit oder kaufen. Aber ja. Ja. Aber gibt es kein Problem, oder? Nein. Gut. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Ja, mein Vater ist gesund, aber meine Mutter hatte mal Depressionen, aber es geht jetzt wieder gut. Und habe zwei Brüder. Zwei Brüder. Sind Sie gesund? Ja, alles sind Gut ja. zu hören. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Winkler? Ja, ich habe. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, ich habe nicht viele rausgegangen. Ja. Könnten Sie mir bitte wieder sagen, welche Bereich sind Sie absolviert? Haben Sie absolviert? In Genua, aber in welchem Bereich? Machen Maschinenbau. Maschinenbau. Ja. Aber Manchmal arbeiten Sie mit Ihrem Vater. ja, im Büro kopieren, ordnen, sortieren. Ja. Wegen dieser Schmerzen haben Sie Gedanken, dass sie nicht mehr leben möchte. Ja, wegen der Schmerzen, ja, manchmal. Haben Sie eine konkrete Ich das Suizidplan? kaum halten. Nein. So schlimm ist es nicht. Aber ich bin verzweifelt. Ja. Was meinen Sie damit? Ja, sie ist meine letzte Hoffnung. Herr Doktor. Könnten Sie wiederholen, es wiederholen? Sind meine letzte Hoffnung. Ja, was ist Ihre letzte Wohnung? Ich habe es nicht verstanden. Nein, Sie sind wirklich meine letzte Hoffnung, ich meine. Sterben, oder? Nein, ich möchte nicht sterben, ich möchte leben und Sie sind meine letzte Hoffnung. Was ist Ihre letzte Hoffnung? Ich habe es verpasst. Entschuldigung. Sind meine letzte Hoffnung. Ich. Ja. Gut. Bitte machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Herr Winkler. Wir tun alles für Sie. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, um Ein. uns zu kommen, zu uns zu kommen. Wir tun alles für Sie. Ja, meine Schmerzen eigentlich immer da. Manchmal stärker, manchmal schwer. Aber Gibt da es irgendetwas, das die Schmerzen besser oder schlimmer macht? ja, nein, Belastung. Stress mache es ist schlimmer, aber egal, was ich. Im Ruhe? Ja, ich habe Angst, dass es etwas gefährlich ist. Verstehe. Ja. Meinerseits, ja, habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Ja. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Herr Winkler? Nein, aber ja, bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Ja, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Wir sind für Sie da, Okay. Herr Okay, Winkler. das bedeutet mir viel. Das wäre schön. Gut zu hören, Herr Winkler. Kapitabiliriz. Vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Es handelt sich um Markus Winkler, einen 42-jährigen Patienten, geboren am 3.9.1983, 1,78 Meter groß, 75 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seiner Kindheit bestehender Schmerzen im ganzen Körper sowie Fatigue. Er klagte über seit ein paar Jahren Hörstörung oder Hörprobleme. Wegen dieser Beschwerden war er vielmal beim Arzt, beim verschiedenen Arzt, jedoch bisher wurde keine Festdiagnose gestellt. Er habe viele verschiedene Medikamente eingenommen, aber hat ihm kein geholfen oder noch nicht kein geholfen. Die Frage nach Atemnot, Dyspnoe, Tachykardie, Husten, Parästhesie, Paresie wurde verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf Insomnie wegen dieser Schmerzen. Bei ihm keine Vorerkrankungen bekannt. Er ist noch nie operiert worden. Es sind keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt. Er ist Nichtraucher. Er trinke keinen Alkohol, Drogenkonsum wurde verneint, er ist ledig, er lebt allein, er hat keinen Kinder, er ist Maschinenbauingenieur, er arbeitet nur manchmal mit seinem Vater. In der Familienanamnese fand sich eine Depression bei der Mutter. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Depression. Dafür schiebt nicht. Er leidet seit Kindheit an ähnlichen Beschwerden. Bisher war er schon vielmal beim Arzt jedoch keine Festdiagnose gestellt wurde. Depression-Diagnose ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose, deswegen sollten wir mögliche organische Befunde ausschließen. Meine Differentialdiagnosen kommen, meine differenzialdiagnostisch kommen posttraumatische Belastungsstörung und Hat einen Unfall? ich habe es gefragt, gibt es Probleme in Ihrem Leben, aber sie hat mir nichts erklärt. Ja, der Nur Patient. differenzialdiagnostisch habe ich. Okay. Und Hypothyreose, Endometriose, Migräne in Betracht. Zuerst würde ich bei der Patientin eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der Untersuchung würde ich zunächst die Vitalparametern erfassen. Danach würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Inspektion achte ich auf Allgemeinzustand des Patienten. Zu weiteren Diagnostik würde ich apparative Diagnostik durchführen. Ich würde eine Herzkrankheit auszuschließen, ein EKG schreiben, um eine mögliche Herzkrankheit auszuschließen, würde ich ein EKG schreiben. Um eine neurologische Pathologie auszuschließen, würde ich CT des Schädels oder gegebenenfalls MRT des Schädels durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich konservative Behandlung empfehlen. Zuerst eine konservative Behandlung empfehlen, eine Gruppentherapie oder Psychotherapie empfehle ich. Um die Therapie zu optimieren, würde ich psychiatrische Konsil veranlassen. Als medikamentöse Behandlung würde ich selektiv Serotonin wieder aufnehmen, Hemmer, wie zum Beispiel Paroxetin oder Serotonin, Noradrenalin wieder aufnehmen, Hemmer, wie zum Beispiel Venlafaxin empfehlen. Aber der Patient manchmal diese Medikamente kann benutzen Ich kann. habe es gefragt, sie erinnert sich nicht, sie haben sich nicht erinnert. Er hat sich nicht erinnert. Ja, aber kann der Patient Antidepressiva? Sie hat gesagt, nur Schmerzmittel, aber bisher hat er, nicht sie, er hat viele Ärzte besucht. Es könnte möglich sein, Frau Oberärztin. Okay. Und hat der Patient eine Voruntersuchungsdokumente dabei? Ich habe es nicht gefragt. Okay. Und Bei der körperlichen Untersuchung werde ich nachfragen. ja, okay. Und Sie möchten die Patienten MRT durchführen, aber wann war letzter Besuch Arzt? Vor 2 Monaten war sie in einem Arzt, aber ich weiß nicht, in welchem Abteilung. Ja, manchmal der Patient hat MRT oder die andere. Ja, Sie haben schon gesagt, bei ihm wurde ein MRT durchgeführt mit normalen Befunden. Ja, Aber vor 2 Monaten, um mögliche Pathologie auszuschließen, sollten wir auffrischen. Und wie denken diese Patienten hat eine Hautbeschwerde? Wie was ist die Hautbeschwerde des Patienten? Haut oder Haut? Hautbeschwerde. Hautbeschwerden. Haut, nein. Haut. Hautbeschwerden. Ah, Hautbeschwerden sind Schmerzen. Schmerzen. Ja, okay. Nicht die Patienten eine bestimmte Beschwerden, oder? Er hat gesagt, nur Schmerzen in ganzem Körper. Ich habe viel mal gefragt, wo haben Sie besonders spürt diesen Schmerzen? Wo spüren Sie diese Schmerzen? Aber er hat gesagt, in ganzem Körper. Denken die Patienten andere Krankheit für ihn? Ja, er hat eine Gedanken, Neuroborreliose. Ja, denken Sie, dass er sich um Borreliose handeln könnte? Ich habe es gefragt, haben Sie Zeckenbiss bemerkt? Er hat mir gesagt, nein. Okay, und die Patienten, hat die Patienten stationär aufnehmen bevor? Vor? Ich habe über Suizidgedanken gefragt. Er hat keine Suizidgedanke. Deswegen würde ich nicht stationär aufnehmen. Okay, bevor hat der Patient stationär aufgenommen? Ich habe es nicht gefragt. Okay. Sie hat vielmal Arzt besucht. Viele verschiedene Arzt besucht, aber diese Fragen habe ich nicht gestellt. Okay, und Sie schlagen für die Patienten eine psychiatrische Konsil. Ja. Ich werde eine psychiatrische Konsil veranlassen. Ich würde. Wie sind Sie mit der Schwerhörigkeit des Patienten umgegangen? Oder? So güzel değil. Was würden Sie tun, wenn der Patient auf einer bestimmten Untersuchung besteht? Was meinen Sie damit, Frau Oberärztin? Ja, der Patient hat Schmerzen oder oder eine Beschwerde und was würden Sie tun für diese Patientin? Ja, zunächst würde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Aber war eine Befunde mit körperlicher Untersuchung? Eigentlich erwarte ich keine Befunde. Ja, okay. Und möchten Sie andere weitere Untersuchungen? Ja, ich würde sogar Laboruntersuchungen durchführen, um eine Hypothyreose auszuschließen. Ja, ich würde auch ein Laboruntersuchungen durchführen und apparative Diagnostik auch. Okay, hat der Patient Kontakt zu seiner Familie? Ich habe diese Frage nicht gestellt, aber er arbeitet manchmal mit seinem Vater. Und wie geht es seiner Mutter? Ich habe es nicht gefragt. Okay. Aber ich habe diese Fragen gestellt, dass haben Sie das haben Sie Probleme im Leben, in Ihrer Familie und in Ihrem Arbeit? Er hat gesagt, nein. Ja işte ja. Welche bisherigen Therapien oder Untersuchungen gab es? Medikament er berichtete, dass er medikamentöse Behandlung gehabt haben. Ja, was ist Ihnen während des Gesprächs besonders aufgefallen? Was? Ja, er brauche eine Hoffnung. Er brauche Hoffnung und ja, er sieht müdig. Okay. gesehen. Okay, andere Fragen? Ich habe keine weitere Fragen. Atipik bir vaka olmuş gerçekten evde yazsın ki. Ben son zamanlarda var mı diye baktım. Hipokondriyak yok ama buna benzer başka bir şey koymuşlar. Hastada şey varmış, post travmatik stres bozukluğu. Yeni Stuttgart vakalarından. Bugün baktım ben. Nereden baktınız abla? Ses gitti. Ses gitti. Değil mi ya? Post travmatik stres bozukluğu tanısı varmış hastada. Yani guten tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Bitte schön. Ja. Ich berichte über den 42-jährigen Patienten Herrn Markus Winkler, der 75 Kilogramm wiegt und 1,78 Meter groß ist. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit seiner Kindheit bestehenden Ganzkörperschmerzen vor. Außerdem klagte er über seit einigen Jahren Hörstörung und Asthenie, Konzentrationsstörung sowie schmerzbedingte Insomnie. Fragen nach Paresthesie, Paralysie, Gewicht, Ab- oder Zunahme, Nausea, Emesis, Tachykardie, Arrhythmie, Dyspnoe, Fieber wurden verneint. Der Patient hat schwache Sozialleben und hat zurzeit keine Arbeit. Er hilft zu ihrem Vater im Büro. Vorerkrankungen sind unauffällig. Er hat viele verschiedene Medikamente wegen Schmerzen eingenommen, jedoch hat keine Linderung. Jedoch haben die Schmerzmittel oder Medikamente keine Linderung gebracht. Voroperationen wurden verneint. Er hat keine Allergie und Unverträglichkeit. Er ist vollständig geimpft und er ist nicht Raucher und trinkt auch nicht. Drogenkonsum wurde verneint. Seine Mutter ist gesund und sein Vater leidet an Depression. Er hat zwei Brüder und sie sind gesund. Normalerweise er studiert Maschinenbau Ingenieur, aber nun er hat keine Arbeit und er ist nicht verheiratet und ledig. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ja, hypochondrische Störung oder Somatisierungsstörung hin. Differentialdiagnostisch kommen Depression, Fibromyalgie, Hypothyreose in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Danach würde ich Blutabnehmen, Kleinblutbild, Elektrolyten, Vitaminen, B12, Vitamin D und Nieren- und Leberwerte und gegebenenfalls werde ich ein ja bildgebende Verfahren durchführen. Beispiel MRT des Schädels würde ich durchführen. Und ein psychiatrisches und nörologisches, yani nicht nörologisches ama psychiatrisches konsil wird auch sinnvoll. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen. Da hat er keine genaue Diagnose. Ja, hat keine genaue Diagnose. Ich würde eine Festdiagnose feststellen. Ja. Dann, was empfehlen Sie den Patienten? Ja, ich empfehle dem Patienten zuerst geduldig zu sein. Er hat chronische Symptome seit seiner Kindheit. Die Symptome sprechen für eine psychiatrische Diagnose. Eine psychiatrische Diagnose festzustellen ist nicht einfach. Manchmal ja, Patient leidet unter viele verschiedene Beschwerden, aber es ist nicht einfach festzustellen. Vielleicht eine kognitive Verhaltenstherapie ist möglich oder antidepressive Medikamente werden auch ja, sinnvoll, um eine Diagnose zu stellen oder eine Therapie als Therapie kann ich empfehlen, ja. Empfehlen Sie den Patienten Gruppentherapie oder andere Psychotherapie? Ja, kognitiv Verhaltenstherapie ist möglich oder Gruppentherapie kann auch ist auch möglich. Aber ja, Herr Oberarzt, ich bin nicht Psychiater, deswegen diese Krankheiten sind besonders Krankheiten. Mit Psychiater und Psychologe müssen wir zusammenarbeiten, um den Patienten genauso Diagnosen und genauso ein Therapie zu optimieren. Würden Sie in diesem Fall ein EKG schreiben und warum? Kranken schreiben oder? EKG schreiben. EKG schreiben. Ja, ich würde gerne eine EKG schreiben, weil manche Patient kann mit psychiatrische Symptomen leiden. Unter Arrhythmie und viele Patient hat Angst Störung. Deswegen als Begleitsymptome kann Arrhythmie auftreten. Deswegen würde ich gerne ein EKG schreiben. Ja. Dann würden Sie eine Echokardiografie durchführen. Ja, Ekokardiografie kann auch ja, wird auch sinnvoll, um mögliche Klappenstörungen auszuschließen. Manche psychiatrischen Störungen, besonders Panikattacke oder Angststörungen, kann mit Klappstörungen zusammengehen. Deswegen ein Ekokardiografie ist auch sinnvoll. Würden Sie in diesem Fall ein EEG durchführen? EEG, ich hab nicht genau Erfahrung über EEG, aber um mögliche Gehirn Pathologies auszuschließen, können wir ein EKG auch durchführen. EEG. Elektroenzephalographie. Ja, Elektroenzephalographie, ja, um mögliche Gehirnpathologie auszuschließen, manchmal. Wie können Sie ein Hypothyreose ausschließen? Ja, zuerst würde ich körperlich untersuchen. Ich taste Hals ab, ob ein Struma gibt oder Schilddrüse Vergrößerung gibt oder Lymphknoten gibt. Und beim Schlucken werde ich die Schilddrüse abtasten. Und danach würde ich ein frei T3, frei T4 und TSH bestimmen lassen, um mögliche Hypothyreose oder Thyroid-Unterfunktion auszuschließen. Wie können Sie Thyroid untersuchen? Ja, als ich gesagt habe, zuerst werde ich die Schilddrüse abtasten. Ich liege hinter dem Patienten und mit Hilfe ja, abtasten werde ich die Schilddrüse zuerst abtasten und beim Schlucken auch werde ich tief abtasten und um mögliche Vergrößerung oder Lymphknoten zu bestimmen. Wenn der Patient einen Suizidgedanken haben, was empfehlen Sie dem Patienten? Ja, wenn ein Patient Suizidgedacht hat, werde ich auf jeden Fall dem Patienten stationär aufnehmen und in der Station ja, Psychotherapie oder mit Hilfe Antidepressiva müssen wir dem Patienten therapieren oder ja, behandeln. Welche Antidepressiva verschreiben Sie den Patienten? Ja, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Herr Oberarzt. SSRI oder SNRI können wir schreiben. Kennen Sie, wie funktioniert SSRI? Ja, das ist was Neuroadrenalin? Serotonin Reuptake Inhibitor, aber SS ich erinnere mich nicht daran, Herr Oberarzt. Ich werde gerne recherchieren. Ja. reaptik inhibitor. Okay. Sie haben gesagt, ich würde ein CT-Deschadez durchführen. Warum möchten Sie CT-Deschadez? Ja, MRT Deschaders habe ich gesagt, aber CT Deschaders kann auch vielleicht durchgeführt werden. Ja, um mögliche ein Gehirntümör ausschließen oder mögliche degenerativ Gehirnpathologies auszuschließen. Degenerativ Gehirnpathologies manchmal mit Depression zusammenführen und mit Schmerzen, chronische Schmerzen zusammenführen. Deswegen CT des Schedders oder MRT des Schedders durchführen, ja. Können Sie in diesem Fall Lumbarpunktion durchführen? Ja, wenn wir ein nörologisches Befund haben, wenn wir ein nörologisches Befund haben, ein Lumbarpunktion wird auch sinnvoll, um mögliche chronische, Beispiel chronische degenerative Erkrankungen auszuschließen, Beispiel Multiple Sklerose oder nörodegeneratif oder nöroinfeksiyöz Krankheiten auszuschließen, Nöroborrelioz oder Nörosyphilis auszuschließen, können wir ein Lumbalpunktion durchführen. Vielen Dank, Herr Kollege. Einen neuen Patienten aufgenommen und würde Ihnen gerne den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich. Schön. Es handelt sich um Herr Markus Winkler. Herr Markus ist 75 Jahre alt. 75, Entschuldigung. 43 Jahre alt, 75 Kilogramm schwer, 1,78 Meter groß. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seiner Kindheit Ganzkörperschmerzen, bestehende aufgetretene Ganzkörperschmerzen vor. Der Patient klagte über seit ein paar Jahren Hörstörungen. Der Patient sind deswegen dieser Beschwerden viele Mal andere Ärzte gewesen, aber es wurde bei ihm nicht genau Diagnostik festgestellt. Ihre letzte Besuch war vor 2 Monaten. Der Patient, die Einnahme von vielen Medikamenten hat keine Verbesserung gebracht. Der Patient, die Symptome gehen mit Nervosität, Fatigue, Konzentrationsstörungen einher. Der Patient hat Gedanken daran, dass er Borreliosis ist, aber der Patient wurde nicht von einer Zecke gebissen. Die Frage nach Parästhesie, Hypästhesie, Paralyse, Suizidgedanken wurde verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Bis auf Insomnie. An Vorerkrankungen gibt es keine bestimmte Vorerkrankungen. Der Patient wurde nie operiert. Der Patient nimmt nur ein Schmerzmittel ein. Er ist nicht Raucher, Alkohol und Drogenkonsum wurden verneint. Der Vater ist gesund, die Mutter hat Depression. Der Patient hat 2 Brüder. Sie sind gesund. Der Patient ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Er arbeitet in seinem Vaterbüro. Sie hat keinen Stress, er ist keine Stress, er ist ledig und habe keine Kinder. Sie wohnt allein. Ich gehe von einem Verdacht auf Hypochondrie vor. Als Differentialdiagnose kommen auch Depression, Hypochondrie, Hypothyreose in Betracht. Der Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient unter seit Kinderheit ganz Körperschmerzen. Nochmal bitte. Der Patient hat seit seiner Kinderheit, Kinderalter, ganz Körperschmerzen. Okay. Ganz Körperschmerzen. Deswegen sind der Patient viele Mal andere Arzten gewesen, aber es wurde ihm keine bestimmte Diagnose festgestellt. Der Patient hat auch Müdigkeit, Nervosität, Fatigue, Konzentrationsstörungen. Diese sprechen für Hypochondrie. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst den Patienten die Vitalparameter überwachen. Dann werde ich den Patienten körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich inspizieren, auskultieren, palpieren alle Körper. Und danach werde ich eine neurologische Untersuchungssymbol. Dabei werde ich Störungen motorisch, sensorisch und andere vorliegen. Andere Störungen vorliegen. Neben der körperlichen Untersuchung wären Laboruntersuchungen sinnvoll, um eine umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei werde ich Blutbild und TSH, BSG, CRP, Elektrolyte, FIA bestimmen lassen. Dann werde ich den Patienten EEG durchführen, um mögliche Gehirnpathologien auszuschließen. Gegebenenfalls werde ich den Patienten eine MRT des Schädels, eine MRT des Schädels durchführen, um mögliche Gehirnpathologien auszuschließen. Wenn eine neurologische Befund gibt, werde ich den Patienten lumbar Punktion durchführen, um mögliche Rückenmarks- oder Gehirnpathologien beurteilen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Zunächst werde ich den Patienten einen venösen Zugang legen und dann werde ich den Patienten Flüssigkeitszufuhr, Analgetika einleiten. Außerdem werde ich den Patienten psychologische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren sowie die Diagnose zu bestätigen. Nach der Akutbehandlung empfehle den Patienten folgende Lebensveränderungen wie körperliche Bewegung an der frischen Luft, zum Beispiel Spazierengehen oder Joggen und Psychotherapie, Lichttherapie und Antidepressiva. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, Werde ich denn geplanten Untersuchungen fortfahren, Herr Oberarzt? Okay, vielen Dank, meine Kollege, für diese schöne Vorstellung. Also, wenn ich alles richtig verstanden habe, ist Ihr Verdacht Diagnose Hypochondrie, richtig? Ja. Wie können wir eine Hypochondrie feststellen? Ja, wenn wir Hypochondrie feststellen, müssen wir alle andere Krankungen, die wir als differenziell Diagnose denken, wir müssen alle differenziell Diagnose Krankheiten auszuschließen. Wir müssen alle körperliche Untersuchungen, Labor Untersuchungen und operativ Untersuchungen durchführen. Wenn es keine Befunde gibt, können wir diese Diagnostik feststellen, Herr Oberst. Ja, Sie haben gut gesagt. Also, wie zum Beispiel, welche organische Pathologien müssen wir ausschließen? Ja, es gibt möglich, es könnte sein, dass der Patient Gehirntümör hat. Müssen wir eine CT des Schädels oder MRT des Schädels durchführen, um mögliche organische Pathologien auszuschließen. Welche Außerdem es Symptome, erwarten Sie bei einer Gehirntumor? ja, wenn der Patient hat Gehirntümör, der Patient hat Parästhesie, Sehstörungen, Sprachstörungen, aber bei Gehirntümör bin ich mir unsicher, warum der Patient diese Symptome nicht hat. Ja, Herr Oberst. Leidet der Patient unter depressiver Verstimmung? Ja, der Patient hat auch depressive Stimmung. Der Patient hat Konzentration Störungen und Müdigkeit und Schlaf Störungen. Und der Patient hat mir gesagt, dass eine Freundin finden möchte, dass dieser spricht für depressive Stimmung, Herr Oberst. Okay, also in welcher organischen Pathologie können wir auch depressive Verstimmung fe feststellen? Ja, Hypothyreose zum Beispiel oder Elektrolite Probleme oder Multiple Skleros vielleicht, aber ich bin nicht sicher. Aber Hypothyreose und metabolische Elektrolite Probleme, Sodium oder Kalzium oder andere. Ich denke, es ist möglich sein, dass Patient depressive Stimmung hat. Okay, also welche andere Symptome erwarten Sie bei einer Hypothyreose? Ja, bei der Hypertyreose hat der Patient Bradykardie, trockene Haut, Kaltegefühl, das spricht für Hypothyreose, Herr Oberarzt. Könnten Sie bitte mal für uns Thyroide Untersuchung erklären? Ja, bei körperlicher Untersuchung ja Genau. oder andere, ja. Wir haben Wie man mussten, eine ja, wir haben, Thyroide-Untersuchung. ja, der Patient muss sitzen auf einem Platz und ich stehe dem Patienten hinter und ich palpiere den Patienten dabei achte ich darauf, ob eine Vergrößerung oder Knoten oder Schwellungen gibt. Okay, wo tasten wir genau an? Wir müssen tasten. Zwei. Wir achten. Tam söyleyemedim. Sen söyle. Ne yapmamız lazım? Nein, versuchen Sie es mal, ja? Wir achten dabei, ob Knoten oder Schwellungen oder eine andere Veränderungen gibt oder die Schilddrüse ist fest oder nicht fest, ja. Genau, okay. Also beim Schlucken, ne? Das ist wichtig. Ah, ja, beim Schlucken, ja. Ich habe Beim Schlucken. vergessen, Herr Oberst, ja. Also wir benutzen Ihre Hände, Ja. ja, und wir palpieren. Ja, Genau. wir palpieren. Ja, Gut. wir sagen dem Patienten schlucken. Ja, wenn der Patient schlucken, werde ich palpieren Schilddrüse, ja. Genau. Okay, vielen Dank, Herr Kollege. Sie Dankeschön, haben Herr das gut Oberst. gemacht.